Deutschlandfunk. Interview. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Todenhöfer, wo erreichen wir Sie jetzt? Sie erreichen mich im Augenblick in einem Hotel ohne jede Klimaanlage, das heißt ungefähr 45 Grad im Zimmer, und wir werden jetzt gleich losgehen. Mhm. Was heißt wir? Ich bin mit meinem Sohn hier und einem syrischen Oppositionellen, also einem Mann, der der Opposition nahesteht. Haben Sie keine Angst? Nein. Sie haben schon viel erlebt und schon viel gesehen in Syrien. Sie haben viele Städte besucht. Sie waren jetzt auch in Homs, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie gehen da ohne Probleme durch die Straßen? Ja, ich gehe mit Begleitern, die die Stadt kennen, in Homs, weil ich mit jemandem, der aus Homs ist. Und wir haben uns, und wir gehen auch durch Rebellenviertel. Wir gehen, ich bin jetzt nahe, ich kann nicht genau sagen, wo, ich werde im Rebellen treffen. Und kann aus Sicherheitsgründen nicht sagen, wieso, weil und wo. Weil vorgestern beispielsweise ein russisches Fernsehteam während des Interviews, die haben abends offenbar zu viel Licht angemacht, beschossen worden von Rebellen. Also ich treffe Menschen, und es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch Menschen von beiden Seiten zu treffen, Anhänger der Regierung, Anhänger der Opposition, Anhänger der bewaffneten Rebellen und selbst bewaffnete Rebellen. Ich werde gleich bewaffnete Rebellen treffen. Mhm. Also die Situation ist nach wie vor prekär, ist nach wie vor gefährlich für jeden, für jedes Menschenleben. Ja, es ist natürlich jetzt im Augenblick besser, weil es diesen Waffenstillstand gibt, der weitgehend, also man muss weitgehend sagen, eingehalten wird. Da gibt es immer wieder irgendwelche Idioten, ich sage das jetzt mal ganz krass, die dann irgendeinen Mörser abschießen. Das hat es gestern tagsüber auch in Aleppo immer wieder gegeben, das ist mit einem riesen Wurm. Man hörte, da hat einer geschossen, man hat auch mal Maschinengewehrlärm, aber im Vergleich zu den Kriegshandlungen vorher ist das ein Waffenstillstand, der weitgehend eingehalten wird, und zwar von beiden Seiten. Sie sagen, irgendein Idiot, das ist Ihr gutes Recht. Das hört sich an, als würde einer so privat mal Lust haben, eine Mörsergranate zu schießen. Oder ist das doch von den Konfliktparteien, um zu provozieren? Das wird, ich glaube noch nicht, dass es das Stadium hat, zu provozieren. Aber es gibt eben immer wieder Leute, die eben durch den Krieg so mitgenommen sind, so angegriffen sind oder auch dem Krieg nicht gewachsen sind, weil sie 15 sind, oder die dann in die Luft ballern oder auch gezielt angreifen. Also das russische Fernsehen ist gezielt während des Interviews, die Journalisten mussten in Deckung gehen, angegriffen worden, weil man aus den Rebellengebieten das russische Fernsehen nicht mochte. Und das gibt es aber eigentlich immer wieder bei Waffenstillständen. Entscheidend ist, dass der jetzt länger hält. Und es gibt natürlich auch Schwierigkeiten. Wir haben jetzt die Frage der humanitären Versorgung des Ostteils der Stadt. Im Westen leben 1,2 Millionen unter der Kontrolle der Regierung. Im Osten leben unter der Kontrolle der Rebellen 250.000. Da sind Sie jetzt. Ich bin im Westteil. Und im Ostteil, da käme ich ja rein, also wenn ich da jetzt wäre. Aber ich käme vielleicht nicht mehr raus. Das sind ja Leute, die mich gar nicht mögen teilweise. Herr Todenhöfer, Sie da denke. Ja, die schwören auch darum, die Al-Qaida-Gruppierungen. Herr Todenhöfer, Sie sind ein paar Tage schon in Syrien. Sie haben gesagt, der Waffenstillstand, die Waffenruhe, ist ja noch kein Stillstand, die Waffenruhe hält einigermaßen, das haben viele berichtet, haben Sie jetzt auch bestätigt, das ist Ihr Eindruck. Wenn Sie jetzt dort durch die Straßen gehen und verschiedene Parteien, Kriegsparteien, wie auch immer, treffen, sind Sie Partei? Nein, ich bin nicht Partei. Man wird zwar wieder immer wieder von manchen Menschen eingeordnet. Ich betrachte mich als einen Freund des syrischen Volkes. Das klingt zwar groß, aber es ist so. Ich bin häufig nach Syrien gekommen, auch schon vor dem Krieg. Ich mag die Menschen, und jetzt sehe ich, dass Verwandte gegeneinander kämpfen, weil da ein entsetzlicher Krieg entstanden ist. Und der Krieg ist ja nicht in erster Linie, wie man bei uns immer wieder hört, durch oppositionelle Syrer und durch die Regierung entstanden. Da hat es Demonstrationen gegeben. Aber sehr früh haben ausländische Mächte, die ich auch nennen kann, diesen Krieg genutzt, um eine Machtverschiebung im Mittleren Osten herbeizuführen. Also die Golfstaaten und auch die USA haben versucht, durch Unterstützung von Rebellen das Regime zu stürzen. Und zwar nicht jetzt wegen Antipathie oder Sympathie. John Kerry war jahrelang mit Assad befreundet, hat ihn besucht. In den Restaurants hängen die Bilder von den beiden. Sondern da hat sich eine durch den Irakkrieg eine lange schiitische Achse gebildet, die den Einfluss Irans vergrößert. Die geht von Iran, Irak, Libanon bis nach Syrien. Sie sind mit Ihrer Kritik an den USA unter anderem auch, aber auch an Russland ja immer auch sehr deutlicher Tonhöfer. Ich möchte aber jetzt noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, so viel Zeit haben wir ja nicht mehr, dass Sie uns noch einmal helfen, ganz kurz noch mal zu beschreiben, wie sieht Aleppo aus? Die Fernsehbilder, die wir sehen nur zerstörte Gebäude durch Bombardements, eingerissene Häuser, kaputte Straßen. Ist das so? Ja, ich würde sagen, dass es also schwer zu schätzen bei einer Stadt, in der 2,5 oder 3 Millionen Menschen immer noch leben. Ich würde sagen, dass mindestens 20% der Stadt total zerstört sind. Und ich habe gestern Bilder gesehen, auch da, wo die Rebellen versucht haben, den Belagerungsring aufzubrechen. Das sind Zerstörungen, die selbst ich, der ich in ganz vielen Kriegen war, nie gesehen habe. Ich habe das als kleines Kind gesehen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Total zerstörte Viertel, Geisterviertel, und zwar von beiden Seiten. Also zerstört von den Rebellen, durch Artillerie, Mörser, Raketen zerstört, von der Regierung. Es ist ein brutaler Krieg, der von beiden Seiten geführt wird. In Homs war das genauso. Da bin ich eine halbe Stunde lang durch Viertel gegangen, die völlig zerstört waren, wo es einem, selbst mir, ich habe schlimme Sachen gesehen, einfach die Sprache verschlägt. Und das ist ganz schlimm, was da hier stattfindet. Und dies ist nicht in erster Linie auch natürlich ein syrischer Krieg, aber die Syrer sind nicht die eigentlichen führenden Akteure in diesem Krieg, sondern die Akteure sind im Hintergrund, gibt es den Konflikt Saudi-Arabien gegen Iran, also die Saudis wollen die Schiiten und Alawiten in Syrien stürzen, der Iran will sie unterstützen und dann gibt es dahinter inzwischen einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA, die Rebellen unterstützen oder einen Großteil der Rebellen unterstützen, und Russland, das Assad unterstützt. Und diese Gemengelage ist so katastrophal für die Menschen hier, dass die Menschen müde sind, sie sind verzweifelt und sie haben nur einen Wunsch, der heißt Frieden. Entschuldigung, Herr Todenhöfer, Sie hören vielleicht auch die Musik, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Ich danke ganz herzlich, dass Sie in dieser Situation die Zeit für uns gefunden haben hier in Deutschlandfunk. Wir drücken Ihnen die Daumen, alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Ja, auf Wiederhören.